Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 7, Weimar, 16. November 1800. Ich habe von Seiten des hiesigen Theaters eine Bitte an dich. Es soll sich in Dresden eine Madame Fleischer, geborene Hiller, befinden, welche gut singt und andere schätzbare Eigenschaften für das Theater besitzt. Man hat gehört, dass sie mit ihrer Lage in Dresden unzufrieden sei und sich vielleicht entschließe, anderswohin zu gehen. Nun wollte ich dich bitten, mir erstens, deine Meinung von ihrem Talent sowohl zum Gesang als zum Spiel auf dem Theater mitzuteilen, ob sie wirklich eine brauchbare Opernsängerin ist. Zweitens, dich zu erkundigen, ob sie zu einem anderen Theater zu gehen geneigt ist und wie bald sie zu haben wäre, wenn man mit ihr einig würde. Drittens wünschten wir zu wissen, wenn man es erfahren kann, wie stark sie jetzt in Dresden besoldet ist. Auf diese Anfrage wünschten wir die baldmöglichste Antwort und zugleich, dass es verschwiegen bliebe. Wahrscheinlich hast du deine Kanäle, diese Dinge zu erfahren. Schreibe mir dann in einem ostensiblen Brief, was du in Erfahrung gebracht hast und was du uns selbst dabei rätst. Wir haben hier allerlei Plane, um den Jahrhundertwechsel lustig zu feiern, und wenn uns die Anstalten gelingen, so wird wahrscheinlich eine ungeheure Affluenz von Menschen nach Weimar erfolgen. Die Festlichkeiten würden etwa 8 oder 10 Tage nach Neujahr anfangen. Es wäre recht hübsch, wenn ihr dann abkommen und uns hier besuchen könntet. Überlege diesen Vorschlag. Dein S.C.H.